dir doch nicht meine Wohlfahrt! Drei Runden um Platzzeug! Deine Eltern haben dir wohl einen Fisch mit ins Fundament eingeschmiert, du Fotze!